Erster, bitte ertragt ein wenig meine Torheit. Ja, ertragt mich einfach. Zweiter, ich sorge mich sehr um euch. Meine Sorge kommt von Gott. Ich habe euch für Christus vorbereitet. Ihr seid wie eine reine Braut für ihn. Dritter, ich habe Angst, dass eure Gedanken schlecht werden. Die Schlange hat Eva mit List betrogen. So könnten auch eure Gedanken von Christus weggehen. Vierter, wenn jemand einen anderen Jesus verkündet, als wir es taten. Oder ihr einen anderen Geist bekommt. Oder ihr eine andere gute Nachricht annimmt. Dann ertragt ihr das gut. Fünfter, ich denke, ich bin nicht schlechter als diese besonderen Apostel. Sechster, ich bin kein guter Redner. Aber ich habe viel Wissen. Ich habe euch mein Wissen immer gezeigt. Siebter, habe ich einen Fehler gemacht? Ich habe mich selbst klein gemacht, damit ihr groß werdet. Ich habe euch Gottes gute Nachricht umsonst gesagt. Achter, ich habe Geld von anderen Gemeinden genommen. Damit konnte ich euch dienen. Als ich bei euch war und wenig hatte, habe ich euch nicht gestört. Neunter, Brüder aus Makedonien haben mir geholfen. Sie gaben mir, was ich brauchte. So war ich für euch keine Last. Ich werde auch in Zukunft keine Last sein. Zehnter, Christus, Wahrheit ist in mir. Darum werde ich in Achaia immer davon sprechen können. Niemand wird mir dieses Lob nehmen. Elfter, warum mache ich das? Weil ich euch nicht liebe? Gott weiß, dass ich euch liebe. Zwölfter, ich werde weiter so handeln. Andere Leute wollen sich rühmen. Sie sollen nicht sagen können, dass sie so sind wie wir. Dreizehnter, diese Leute sind falsche Apostel. Sie arbeiten nicht ehrlich. Sie tun so, als wären sie Apostel von Christus. Vierzehnter, das ist nicht verwunderlich. Der Teufel selbst tut so, als wäre er ein Engel des Lichts. Fünfzehnter, es ist also nicht besonders, wenn seine Diener auch so tun. Sie tun so, als wären sie Diener des Guten. Aber ihr Ende wird so sein wie ihre Taten. Sechzehnter, ich sage es noch einmal, niemand soll mich für dumm halten. Wenn doch, dann nehmt mich als dumm an. Dann darf auch ich mich ein wenig rühmen. Siebzehnter, was ich jetzt sage, kommt nicht vom Herrn. Ich spreche wie ein dummer Mensch. Ich spreche, weil ich mich rühmen will. Achtzehnter, viele Leute rühmen sich ihrer menschlichen Stärke. Dann will ich mich auch einmal rühmen. Neunzehnter, ihr seid klug. Darum ertragt ihr dumme Menschen gerne. Zwanzigster, ihr ertragt es, wenn man euch versklavt. Ihr ertragt es, wenn man euch ausnutzt. Ihr ertragt es, wenn man euch schlägt. 21. Ich schäme mich zu sagen, wir waren zu schwach. Aber wenn jemand sich rühmt, dann kann ich das auch. Ich spreche jetzt wie ein Narr. 22. Sind Sie Hebräer? Ich auch. Sind Sie Israeliten? Ich auch. Sind Sie Nachkommen Abrahams? Ich auch. 23. Sind Sie Diener von Christus? Ich sage es wie ein Verrückter, ich bin es noch mehr. Ich hatte viele Schwierigkeiten. Ich war oft im Gefängnis. Ich wurde oft geschlagen. Ich war oft in Todesgefahr. 24. Die Juden haben mich 5-mal geschlagen. Jedes Mal waren es 39 Schläge. 25. 3-mal wurde ich mit Ruten geschlagen. 1-mal wurde ich gesteinigt. 3-mal hatte ich Schiffbruch. 1-mal war ich 24 Stunden im Meer. 26. Ich reiste oft und hatte viele Gefahren. Gefahren durch Flüsse und Räuber. Gefahren durch meine eigenen Leute und andere Völker. Gefahren in der Stadt und in der Wüste. Gefahren auf dem Meer und durch falsche Brüder. 27. Ich hatte viel Arbeit und Schwierigkeiten. Ich war oft nachts wach. Ich hatte Hunger und Durst. Ich fastete oft. Ich litt unter Kälte und hatte keine Kleidung. 28. Neben all dem habe ich jeden Tag noch etwas anderes. Ich sorge mich um alle Gemeinden. 29. Wenn jemand schwach ist, bin ich dann nicht auch schwach? Wenn jemand leidet, leide ich dann nicht auch? 30. Wenn ich mich rühmen muss, dann rühme ich mich meiner Schwäche. 31. Gott, der Vater von Jesus, weiß, dass ich die Wahrheit sage. Er soll für immer gelobt werden. 32. In Damaskus wollte der König Aretas mich fangen. Sein Statthalter ließ die Stadt abriegeln. 33. Sie ließen mich in einem Korb durch ein kleines Tor. Ich kam über die Mauer. So konnte ich ihm entkommen.